Yeah. Hot Rod, yeah. Massif. Yeah. Yeah, where you at? THI. SWAT ENT. Al Massiva. Let's do this shit. Come. Yeah. Let's get into some gangsta shit. Let's get into some gangsta shit. G-Net kommt. Das ist der allmassive Terror-Sound. Ein Mann, ein Wurst, präsentiert den deutschen Sound. Everybody get your hands up, get your hands up. Everybody put your motherfucking hands up. Get your hands up, get your hands up. Everybody put your motherfucking hands up. Come. Yeah, and it's a dirty game, gotta play for keeps. It's me and my Massif, shotgun in the Jeep. Grab a couple blunts, nigga, roll up the weed. Time to roll on that nigga, try to front on me. Blah. Waiting 65, yeah, it's time to ride. Now put your motherfucking fists up in the sky. Oh, you ain't hear me? Homie, put up your fists. Yeah. It's G-Unit Germany up in this bitch. Shit. Let's get into some gangsta shit. Let's get into some gangsta shit. G-Unit kommt. Das ist der allmassive Terror-Sound. Ein Mann, ein Wurst, präsentiert den deutschen Sound. Get your hands up, get your hands up. Everybody put your motherfucking hands up. Get your hands up, get your hands up. Everybody put your motherfucking hands up. Yeah. Schaut, ich war durch Schöneberg tiefgelegt. 12-Zylinder AMG. Guck, wie sich die voll verkloppten Spinners drehen. Stehen und Lichter blenden, hab ne kugelsichere Weste an. Die Vorderscheiben chrom bedampft. Allmassiver Motorkraft. Spürte diesen Sound, ich kooperiere mit G-Unit. Mann, ich exportiere mein Style gebrannt auf Rohlingen nach Brooklyn. Dann gibt es eine Druckwelle. Ich push meine Supporter und entwickle harten Gangster-Rap. Guck, unser Himmel ist mit grauem Nebel abgedeckt. Mit voll stabilen Handgelenken pust ich eure Fressen weg. Guck, ich presse den Lauf von meiner Waffe an den Schädel dran. Die Hauptschlager der Platte gibt es Schlagringe aus Schwermetall. Unsere Kollabo ist eine andere Liga. Das ist eine krassere Liga. Jetzt kommt der Drogenticker-Waffenschieber. Mann, das läuft im Ruhrpott und in Vorstädten der Hauptstadt. Guckt, wie allmassiv was deine Waffensammlung auspackt. Yeah. Let's get into some gangsta shit. Let's get into some gangsta shit. G-Unit kommt. Das ist der allmassive Terror-Sound. Ein Mann, ein Wurst, präsentiert den deutschen Sound. Get your hands up, get your hands up. Everybody put your motherfucking hands up. Get your hands up, get your hands up. Everybody put your motherfucking hands up. Come. Yeah.